Auch Maria Theresia selbst hatte von der Wissenschaft der Jesuiten keine allzu hohe Vorstellung. Als die Studienhofkommission ihr im Jahre 1775 vorschlug, eine Akademie der Wissenschaften zu begründen und den Anfang zu machen mit den drei Jesuiten Hell für Astronomie, Schärfer für Physik, Marco für Mathematik und dem Professor Jaquin, bemerkte sie: Unmöglich könne mich resolvieren, eine Akademie des Sciences anzufangen mit drei Ex-Jesuiten und ein zwar wackern Professor der Chemie, wir würden lächerlich in der Welt. Abbé Jesuit Hell finde ich nicht stark genug, was Schlechteres als andere schon existierende Akademien lohnte weder der Kosten noch der Mühe. Aus dem Archiv der KK-Studienhofkommission, mitgeteilt von King, am angegebenen Ort, Band 1, Seite 510. Ein anschauliches Bild von der wissenschaftlichen Rückständigkeit des Jesuitenordens an der Universität Freiburg im Breisgau gibt Schreiber in der Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg, Freiburg 1868, Band 2, Seite 421 und folgende. Aus den Akten legt er Themata vor, die dort im Laufe der Jahre von den Jesuiten in öffentlichen Disputationen aufgestellt worden waren. Am 17. September 1621 konnte dem arianischen Könige Theodorich das von ihm unschuldig hingerichteten Symmachus Haupt im Kopfe eines gekochten Fisches erscheinen. Durch welche Kraft oder Gnade vermochte es Boethius, sein von demselben Könige abgeschlagenes Haupt, damit noch sprechend, in seinen Händen zur nächsten Kirche tragen? Welcher Art waren jene Feuertöpfe, in welche dieser Theoderich nach seinem Tode von Papst Johannes und Symmachus geschleudert wurde, und wodurch wurde ihr Feuer unterhalten? Am 26. April 1623 wurde der Leichnam Kaisers Julian durch natürliche Kraft von der Erde ausgeworfen? Am 12. Juli 1623 stritten sich 36 Magistranten darüber, ob und wo ein Niedergang zur Hölle sei. Ob das Gewürm, das der verdammten Leiber zernagt, durch Naturkraft im Feuer leben könne? Ob es probabel sei, dass vom Höllenfeuer Quellen erwärmt und die Metalle gekocht würden? Am 7. September 1629, ob die Schlussfolge probabel sei, er verwendet keine Sorgfalt auf seinen Anzug, also ist er ein Genie. Am 23. Juli 1658, welcher Promotor hat der Jungfrau Maria die Magisterwürde erteilt? Ist der Mantel, womit Maria ihre Schützlinge deckt, der philosophische? War der Blitz, der das Rad, womit die heilige Katharina zerfleischt werden sollte, verbrannte, ein natürlicher? Am 13. Juli 1711, ist der Philosoph oder der Dichter in größerer Gefahr zu lügen? Am 29. Januar 1729 zeigt die Wünschelrute auf natürliche Weise Schätze an, heilt die Waffensalbe durch natürliche Sympathie die Wunden von Abwesenden? Warum kocht das Blut in einem erschlagenen Menschen auf, wenn sich ihm der Mörder nähert? Am 17. August 1743 wurden die heutigen Zustände schon von Aristoteles vorhergesehen und von dem vorjährigen Komet angekündigt? Man mag dem Geschmacke der Zeit, dem damaligen wissenschaftlichen Zopfe noch so sehr Rechnung tragen, die geschmacklose Unwissenschaftlichkeit solcher Disputationsthemata bleibt bestehen. Als die Jesuiten sich selbst und ihre Schüler mit dieser Kost regalierten, war die übrige Welt, in der Kepler, Galileo, Newton, Leibniz, Descartes und so weiter lebten und wirkten, längst über solche monströse Abgeschmacktheiten hinaus. Selbst Studenten lehnten sich gegen diese Wissenschaft auf. So berichten die Akten, dass am 4. Juli 1743 der Doktorand Frener seinem Promotor, dem Jesuiten Eder, die heilige Barbara mit ihren Fragen vor die Füße warf und beifügte, er mache ihm darauf. Siehe Schreiber am angegebenen Ort, Band 2, Seite 425. Ein persönliches Erlebnis veranschaulicht, welcher Geist selbst in den höchsten wissenschaftlichen Kreisen des Jesuitenordens umgeht. Einst kam während der mittäglichen Erholungsstunde im Garten von Exarten das Gespräch auf die Schöpfungsgeschichte. Ich sprach die Ansicht aus, Geologie und Paläontologie lehrten deutlich, dass die Entstehung der Erde mit ihrer Flora und Fauna nicht wenige Tage, sondern lange Zeiträume beansprucht haben müsse. Der Jesuit Lehmkuhl, die moraltheologische Berühmtheit des Ordens, widersprach mir heftig. Die Erdschichten, die Versteinerungen und so weiter bewiesen gar nichts gegen die Sechstageschöpfung, denn Gott könne dies alles, ohne dass es jemals Wirklichkeit gewesen sei, in das Erdinnere hineingeschaffen haben. Und als ich sagte, ob er auch die Koprolithen als Schöpfungen Gottes bezeichnen wolle, bejahte er mit Entschiedenheit. Außerdem verklagte mich Lehmkuhl beim Rektor des Hauses wegen liberaler Ansichten. Über eine Eigenschaft jesuitischer Wissenschaft ist noch ein besonderes Wort zu sprechen. Wissenschaft ohne objektive Wahrheit, soweit diese überhaupt zu erreichen ist, und ohne subjektive Wahrhaftigkeit ist unmöglich. Der Forscher muss die als wahr erkannten Ergebnisse seiner Forschung, mögen sie ihm angenehm oder unangenehm sein, so wiedergeben, wie er sie gefunden hat. Ändert, modelt er mit Rücksicht auf bestimmte Ziele oder auf seine eigene religiöse, politische und so weiter Stellung, so wird er zum Fälscher. Die Wissenschaft des Jesuitenordens nun ist auf allen Gebieten, wo das Interesse des Ordens und der römischen Kirche in Betracht kommt, ein rücksichtsloser und raffinierter Fälscher. Eine schwerwiegende Anschuldigung, aber angesichts der Tatsachen durchaus berechtigt. Als Beweis lege ich nur eine, aber qualitativ umfassende Stichprobe vor, die Schriftstellerei des deutschen Jesuiten Dur. Ich darf es bei dieser einen Probe bewenden lassen, weil Dur der von der deutschen Ordensprovinz offiziell bestellte Historiograph des Ordens ist, dem die Ordensarchive zur Verfügung stehen und dessen zahlreiche ordensgeschichtliche Schriften von der Ordenszensur gutgeheißen sind. Gerade bei Durs Schriften haben wir es also nicht mit einer Privatleistung, sondern mit einer Ordensleistung, mit Ordensgeschichte zu tun, wie der Jesuitenorden selbst sie schreibt und verbreitet. Ich kann mich verhältnismäßig kurz fassen. Zunächst weise ich hin auf die vielen Stellen dieses Werkes, an denen ich dem Jesuiten Dur Unwahrhaftigkeit und Fälschung nachgewiesen habe. Zahlreiche Fälschungen Durs sind auch in meinem Werke »Das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit« aufgedeckt.